1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Keine Sendung übers Essen. Thank you. Eine Sendung übers Essen. Deutschland spricht übers Essen in diesen Tagen. Wie ernähre ich mich richtig? Die beiden eingangs hier gehörten Titel der Protagonisten Oh, Oh, Oh, Oh, Oh und Darkstar könnten den Schluss nahelegen, ideal sei ein Speisemix aus Luft und Liebe. Leicht also. Aber reicht das? Kurzzeitig hatte ich mit dem Gedanken gespielt, auch innerhalb dieser Sendung das Thema Essen ganz nach vorn zu stellen. Aber ich verwarf die Idee ebenso schnell, wie sie gekommen war. Sicherlich wäre es möglich, hier eine Reihe von Bands zu platzieren, deren Namen auf welche Weise auch immer mit dem Begriff Essen korrespondieren. Aber was würde das bringen? Dog Eat Dog, Pop Will Eat Itself, Eats Tapes. Dazu die längst Geschichte gewordene Band Less Immer Essen. Ich mag solche Aufzählungen eigentlich nicht. Sie führen zu gar nichts. Erwähnenswert scheint mir allenfalls ein Hinweisschild in Höhe eines Abzweigs von der Autobahn A45 hin zur A40. Neben dem Namen der Stadt Bochum findet sich dort meines Wissens auch jener der Stadt Essen. Essen also. Und jemand hat darunter oder womöglich auch daneben die Wortfolge ist fertig gesprüht. Das mag mancher nun etwas platt finden. Meinen Humor trifft es punktgenau. Mit Musik natürlich hat das nichts zu tun. Wenn ich freilich dem Thema Essen jetzt bereits doch mehr als nur eine Zeile widme, dann sollte allerdings eine Band nicht fehlen, die sich einst ohne Umschweife genauso benannt hat. Essen, die britische Band Eat. Stereolab mit einem älteren Titel. Die Band wird im Verlauf dieser Sendung noch einmal Erwähnung finden. Davor die britische Band Eat aus Anfang der 90er Jahre mit dem Canned Heat Klassiker On the Road Again. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Ich glaube, nichts hat sich mir so verinnerlicht wie die traurige Geschichte vom Suppenkasper. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein. Von da an verlor er in kürzester Zeit erheblichst an Gewicht. Ich weiß das deshalb noch so genau, weil diese Geschichte mir als Kind wie keine zweite, im wahrsten Sinne des Wortes, immer wieder um den Latz gehauen wurde. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Der arme Kasper. So früh wie er wollte ich nun wirklich nicht zu Grabe getragen werden. Und so schaufelte ich als Kind nach Kräften alles in mich hinein, was an Essbarem auf dem Tisch stand. Übrigens nach meiner Erinnerung in einem höllischen Tempo. Wenn es etwa Pudding zum Nachtisch gab, hatte meine Mutter alle Mühe, wenigstens den schmalen Rest innerhalb des Topfes von mir wegzuziehen. Das kommt in den Kühlschrank, sagte sie und fügte hinzu, morgen ist auch noch ein Tag. Hatte die eine Ahnung. Bereits nachts nämlich schlich ich mich an dieses eigenartig vor sich hin brummende Wunder der Technik, den Kühlschrank nämlich, öffnete ihn und griff nach dem Pudding. Kühlschränke habe ich so gesehen Zeit meines Lebens immer gemocht. Insbesondere jene in fremden Küchen. Echte Geheimnisträger. Da dies hier aber nun mal keine Sendung zum Thema Essen und allem, was damit zusammenhängen könnte, ist, will ich hier versuchen, eine Art von Übergang zu schaffen hin zur Musik, auch wenn der vielleicht ziemlich platt ausfallen mag. Tatsächlich aber begegnete mir im Jahr 1997 erstmals eine geheimnisvoll anmutende dreiköpfige britische Band aus dem Süden Londons mit dem schmucklosen Namen Fridge, zu Deutsch Kühlschrank. Thank you. I'm the tumbling man, an accelerating man. I'm coming to greet you like a cannonball. Yeah, I fall into earth like Newton's law. I'm the flying man, I'm the falling man. I'm dropping earthward to a place near you. Like Newton's law. Oh, I am the stone, I'm the accidental missile. I'm coming to greet you like a cannonball. You fall into earth like Newton's law. The peace and the endless blue. I see the sky and the planet and the stars. And with an impact, I put an end to all this. I'm a tumbling man. I'm an accelerating man. I'm coming to greet you like a cannonball. Yeah, falling to earth like Newton's law. Es gibt ein neues Album der britischen Band Inca Babies. Daraus haben wir gerade Musik gehört. Death Message Blues, so heißt es. Diese Band, die Inca Babies, zelebrierte in den 80er Jahren eine schwerfällige und häufig zerdehnt daherkommende Form von Blues, Psycho Blues. Gelegentlich erinnerte die Gruppe mich innerhalb schnellerer, mit reichlich Tremolo vorgetragenen Passagen auch an die amerikanischen Cramps. Doch wesentlich war für mich die endlos erscheinende Trostlosigkeit, mit der sich eine Reihe von auch und gerade überlangen Tracks Bahn brachen. Die Musik der Inca Babies konntest du nicht mittags hören, zur Essenszeit oder gar morgens zum Frühstück. Du wärst in ein Loch gefallen, den ganzen Rest des Tages. Nein, nachts war die Zeit der Inca Babies, wenn alles getan war. Ich kann es nicht beschwören, aber ich würde sagen, die Inca Babies so gegen Mitternacht oder noch später, gegen 2-3 Uhr. Ganz sicher bin ich dann an den Kühlschrank gegangen und habe nach einem weiteren Bier geschaut. Cheers. Und dann passierte, was ich zuletzt schon bei anderer Gelegenheit versucht habe zu beschreiben. Diese Band führte dich gewissermaßen in die Hinterhöfe urbaner Landschaften. Ständig strich ich vor meinem geistigen Auge über Halden, stillgelegte Gleise und Schrottplätze. Diese oft nicht enden wollenden, bizarren Landschaften aus Autowracks und Kühlschränken. Fridge. Mit ihren ersten Platten landete die eben gehörte Band auf dem Output-Label des Briten Trevor Jackson. Der hatte sich vor Gründung dieses Labels im Jahr 1996 gern auch The Underdog genannt. Jackson bewegte sich zu Beginn der 90er Jahre in der britischen Rap-Szene. Er produzierte unter anderem Platten der Rap-Crew The Brotherhood und veröffentlichte sie auch gleich auf seinem damaligen Label. Dessen Name wiederum könnte den Verdacht nahelegen, es handle sich bei dieser Sendung am Ende doch um eine zum Thema Essen. Bite It hieß dieses Rap-Label, zu Deutsch etwa Beiß. Beiß zu, beiß rein. We'll relatives, so go get your relatives and have a good time. Rewind, pop the swine, bring light to the blind, and each and every kind must check the sands of time. At six is the sands, or at seven, got your hands to your heart, you got your hands to the heavens. Sever goes the scissor, slip another drip. Life force breaks north, life's blood another drip. But it's been going on for years, all the tears and the fears, all the plagues of the world have got your life in arrears. What goes around comes around, the devil's got a playground. Now you're all dumbfound, evil's got a new sound. Echoes of the time when they tried to tame us, but still you let them frame us with words of Nostradamus. Prophecies to prophecies are broken and spoken, still promises of promises is really what you're hoping. Constantly preoccupied because the end is nigh, you silly little fly. There's more to life than meets the eye, but still you gotta dwell on your departure. Well, have to study science and the spirit that'll start ya. Talk among us, diagnose and spiritual overdose makes your head swell, send the world into comatose. 800 years later, open your eyes to see a world full of famine and HIV. Pestilence, illness, epidemic and virus. A back to the vipers since the world was in diapers. But the clock will tuck and send the message down the line. Watch out and check the sands of time. Like a drum, but where'd you come from? Your mind and body are entwined with your mind. So check the sands of time. The year's 15 billion, now Adam's got children. Four more than 5,000 later, debate of the words argued in great minds. Check the signs, cut the vines around the sands of time. Everything and nothing, massive expansion. Chemicals, reaction, the outcome's handsome. The sphere said drop it, the world had to cop it. Bright star from afar, now the theory's anthropic. Patterns are biblical, ain't no miracle. But blind words of faith are becoming hysterical. Collective karma will arm ya. But separation from the nation can only harm ya. Go out on a limb, take your mind to a gym, but get rid of the rubbish that they feed ya. And then read your own, take your knowledge to a zone, and stop thinking of death and understand the sands of time. Eine Sendung übers Essen. Gleichwohl die eingangs erwähnte britische Band Populate Itself will mir nicht aus dem Kopf. Der Bandname? Eine Hypothese. Pop wird sich eines Tages selber essen. Die Band war keineswegs schlecht, im Gegenteil. Und der Musik guter Bands haftet immer auch so etwas wie eine Vision an. Wenn nun Pop sich tatsächlich eines Tages selber essen wird, werden dann analog dazu auch wir Menschen uns in irgendeiner Zukunft gegenseitig verzehren? Morgen schon oder übermorgen? Müssen wir schon bald Redewendungen wie etwa diese »Ich hab dich zum Fressen gern« in völlig neuem Licht betrachten? Haben all die Forscher das Phänomen des Kannibalismus eher versehentlich in die Vergangenheit gewissermaßen hineingeforscht? Oder steht Kannibalismus uns am Ende noch bevor? Großartig. Nein, nicht diese Vision meine ich, sondern die gerade gehörte Musik. The Brotherhood und Sands of Time, darin als Sample Fly Like an Eagle, die Stephen Miller Band. Beiß, beiß zu, beiß rein. Der eben erwähnte Trevor Jackson widmete sich nach seiner Bite It Label-Episode verstärkt dem Phänomen des Electroclash. Er selber produzierte als Playgroup und arbeitete eng mit der New Yorker Clique rund um das DFA-Label zusammen. Und die Gruppe Fridge, Kühlschrank? Für immer und ewig aufgelöst scheint die Band nicht. Doch während aus dem ehemaligen Bassmann Adam Ilhan kurzerhand Adam wurde, der neben seiner Solokarriere derzeit auch noch eine Hälfte des Duos Silver Columns darstellt, avancierte der ehemalige Gitarrist Kieran Hepton zu Fortet und steht mithin inzwischen für eine fein ausgeklügelte elektroakustische Musik, an der insbesondere seit 2 Jahren etwa kaum ein Weg vorbeizuführen scheint. Fortet auch trägt im Grunde die Schuld daran, dass dies keine Sendung zum Thema Essen geworden ist. Gerade heute noch zur besten Mittagszeit öffnete ich eher beiläufig die Rundmail eines kanadischen Clubs namens I Love Neon. Zuckte dann aber urplötzlich zusammen. Da war er wieder, Fortet, live eben dort in Montreal, bereits letzten Donnerstag. Ausverkauft die Show natürlich und in wenigen Tagen, so viel verrät ein weiterführender Link, spielt er in Asheville, wo immer das auch liegen mag, in North Carolina. Da auf dem sogenannten Moog-Fest. Neben MGMT, Massive Attack, Hot Chip und vielen weiteren. Alle wollen derzeit, so scheint es, Fortet. Der Berliner Künstler Apparat will ihn für seine aktuelle DJ Kicks Compilation gleich zweimal. Einmal als Remixer der kanadischen Born Ruffians, dann an der Seite des Londoners Burial. Moth heißt der Beitrag der beiden. Das Original-Vinyl der 2 aus dem letzten Jahr war binnen kurzem restlos ausverkauft. Ich würde es gern spielen hier nach. Da sind übrigens Seafeel mit neuer Aufnahme. Thank you. und Fortet, Moth. Allenfalls eine Lebensmittelvergiftung drastischster Art könnte mich davon abhalten, diesen Mann, Fortet, für mich ganz persönlich am Ende des Jahres zum Man of the Year zu küren. Niemand wendet derzeit so überzeugend die Schlüssel zum Eintritt in völlig verschiedene musikalische Genres an wie er. Der im Übrigen bis zum Tod des im April dieses Jahres 66-jährig verstorbenen Jazz-Drummer Steve Reed auch mit eben jenem, den er eher zufällig vor Jahren in Paris kennengelernt hatte, immer wieder zusammenfand. We'll be right back. keine Sendung übers Essen. Nova heißt dieses Album, welches der Schlagzeuger Steve Reed weit vor seiner Zeit mit Fortet an nur einem Tag im März 1976 mit einem Kollektiv größtenteils afrikanischer Musiker, The Legendary Master Brotherhood, aufgenommen hat. Irgendwann vor Jahren fiel mir diese Platte erstmals in die Hände. Ich fand sie ungewöhnlich in ihrem bohrenden, schrillen Staccato teilweise, dieser überhart gespielten Form von freiem Afrofunk. Reeds späteren Part-Time-Begleiter Fortet sah ich erstmals im März 2004. Damals bestritt er das Vorprogramm der britischen Band, wir haben sie gehört, Stereolab. Seine mit zahllosen Samples geh- und durchbrochene Musik gefiel mir live überhaupt nicht. Das änderte aber rein gar nichts daran, dass mir seine kniffligen Platten ohne Ausnahme mich immer wieder in ihren Bann zogen. Dazu zähle ich auch seinen Beitrag zur Mix-Compilation-Serie DJ Kicks aus dem Jahr 2006, die in der langen Historie dieser Veröffentlichungsreihe wohl einmalig ist. Der Reigen der von Fortet ausgewählten Titel spannt sich von einer Aufnahme des deutsch-amerikanischen Jazz-Pianisten Heiner Stadler über Stücke etwa von Cabaret Voltaire, Gong und der britischen So Solid Crew bis hin zu einem Rap-Titel, der Group Home, welcher bei mir musikalisch und auch textlich hängen geblieben ist. Dieses Duo Group Home stammte aus Gurus Gangster-Umfeld und rühmt sich im folgenden Track der eigenen Künste am Mic, am Mikrofon also. Sinngemäß heißt es da unter anderem: Wenn du es nicht glaubst, frag deine Mama. Sie wird dir sagen, ich fresse MCs wie Jeffrey Dahmer. Und der Jeffrey Dahmer hatte, bekannt geworden als Monster von Milwaukee, exakt das getan. Seine Opfer verspeist. Nun ist dies keine Sendung zum Thema Essen. Wäre sie es, dann hätte ich mir diesen letzten Hinweis wohlweislich verkniffen. Ganz ehrlich. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao. All in your dreams. Up against the wall, they tell me, cause you can't see peace. And you ain't supposed to die a natural death, that. Got to work hard for mine. Struggles on the line. Watching all these niggas in the street for a while. Breaking down all that motherfucking dirt pumped out. I keep it real, you keep it to yourself and don't say jack. Every time I turn around and you're all on my back. For what? I don't know. These devils won't leave me alone. I've been here for 20 years and here to stand my ground. And these devils getting open, but they can't get down. Shedding lyrics through the city like a newborn seed. These type of lyrics, that's mine, that's organized with the time. I'm on the road checking my VI, I didn't start to come. But this season of success, it got them all fucked up. What you want right now, you may see mad later. Yo, my word is divine, you got to seek and find a new place to rest my mind. No more petty crime. Yo, I'm up against the wall. Yo, the world is falling, death is calling, I don't know, MCs be brawling, on the mic, when I get hype, whatever you want, yo, whatever you like, bite on my style, I like that, yo, here's your feedback, with one smack, yeah, you know what I'm saying, no time to be playing, cause these niggas be delaying. Word, yo, when I get busy, here and over there, to New York City, one for one, one for all, I'm on the wall, my back is on the wall. Tippity, that living in the city is like living in the times of Frank Nitti. Walk in the tunnels of hell, the next level, the end of the time, so my back is mine, mine. Tippity, that living in the city is like living in the times of Frank Nitti. Walk in the tunnels of hell, the next level, the end of the time. Yo, it's a wonderful world, a world of wonder. I thunder and thunder, I won't go under. Won't get in a trap, I'm past all that. You stupid motherfucker, my rhyme is fat. Fat as can be on the MIC. And the place to be, if you can't see. You don't know, then go ask your mama. Eating MCs live like Jeffrey Dahmer. One for one, one for all. I'm on the ball, I'm on the ball. At for the seeds in the streets, rocking, rugged, and hard. Innocent bystanders getting popped and scarred. Niggas not keeping it real, and they will get barred. 5-0 on my back, thinking that they get guard. Brothers keep on dividing, and we won't get barred. The devil's on some slick shit, ready to hold us down. But I maintain my focus and just hold the fort down. You all know a situation for anything like this. Unsuspicious yellow cab riding through the east. A stereotype brother, make the undercovers wonder. Got lawyers all in the east, ready to shine my light. Nutcracker getting woke before he sparks the night. For my brothers and my sisters in the street doing the game. My back's against the wall, I can't do a damn thing. Yo, I'm up against the wall. Such a pity that living in the city is like living in the towns of Frank Nick. Walk in the tunnels of hell, the next level is the end of the time. So what I think is mine. Such a pity that living in the city is like living in the towns of Frank Nick. Walk in the tunnels of hell, the next level is the end of the time. So what I think is mine. Such a pity that living in the city is like living in the towns of Frank Nick. Such a pity that living in the city is like living in the towns of Frank Nick.